Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Seid gegrüßt zu unserem endlich mal wieder pünktlich erscheinenden libertären Monatsrückblick. Da viele von uns schon ihre Sachen packen und bald in Richtung Garmisch-Partenkirchen aufbrechen werden, haben wir die Mai-Sendung vorher noch schnell eingetütet. Auch ihr werdet später noch ein paar Infos bekommen, die nützlich sein könnten, wenn ihr kurzentschlossene Gipfelstürmerinnen seid. Ansonsten erwarten euch in den nächsten knapp 60 Minuten Neuigkeiten aus Prag. Allerdings schon Ende April wurde die linke Szene dort von einer Repressionswelle überrascht. Zwischendrin bekommt ihr durch unseren Newsflash die peppigsten Kurzinfos der Welt mit. Außerdem haben wir mal wieder einen höchst intimen Tagebucheintrag für euch. Durch diesen haben glücklicherweise auch wir endlich gelernt, dass man sich über die Bahnstreiks nur noch aufregen kann. Denn wenn es an unser Eigentum geht, also dann hört die Solidarität wirklich auf. Um nicht zu vergessen, dass der 1. Mai ein uranarchistischer Gedenk- und Aktionstag ist, werden wir in der bewegenden Geschichte euer Wissen über die Geschehnisse in Chicago vor rund 130 Jahren auffrischen. Wir werden natürlich auch wieder darüber staunen, wo im letzten Monat überall die Anarchie geherrscht hat, und haben zum Schluss noch einen Linktipp zu schöner Literatur für euch. Ja, und jetzt begrüße ich meine Kollegin Anne im Studio. Hallo, guten Morgen, Anne. Hallo, guten Morgen. Du warst vor 2 Wochen in Warschau bei den Anti-Frontex-Tagen und wolltest uns eigentlich ein paar U-Töne auch mitbringen. Die haben wir jetzt leider nicht. Ja, das war den Umständen zuzuschreiben, halt auch, weil einfach der Kontext nicht da war, weil zum Beispiel auf dieser Demo gab es halt so Aktionsformen wie Schweigeminuten. Und das gibt jetzt als Audiomaterial nicht so viel her. Ja, das stimmt. Genau, dann erzählst du uns einfach ein bisschen, was passiert ist. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen interessanter. Ja, wie bist du überhaupt hingekommen? Ich habe gehört, es gab relativ viele Leute aus Berlin, die hingefahren sind. Bist du mit anderen zusammengefahren und wie seid ihr untergekommen in Warschau? Ja, also es gab ziemlich viele Leute aus Berlin, das stimmt. Und ich glaube, also viele sind da auch einfach individuell hingefahren und wir sind in einem kleineren Grüppchen mit dem Zug gefahren, haben auch genau noch den Bahnstreik abgepasst. Das war dann auch sehr interessant, sich an der polnischen Grenze hin und her zu bewegen. Genau, aber untergekommen sind wir halt dort in Sirena, das ist einer der wenigen Squads in Warschau. Und genau, dieser Squad ist halt in der Nähe vom Hauptbahnhof auch. Und in diesem Squad haben die also ziemlich alle Leute untergebracht, die halt irgendwie dorthin gekommen sind. Und das haben die sich so ein bisschen mit dem Squad auf der anderen Seite geteilt. Also die haben halt, das sind 2 Häuser, die sich einen Garten quasi teilen. Und durch den Garten kommt man halt zu dem anderen Squad. Das ist Sirena und Prischohornje. Genau, und da haben wir halt, haben die Leute halt alle geschlafen und sich da von dort halt auch organisiert. Und in diesem Prischohornje, da gab es halt, es sind halt die Veranstaltungen gelaufen und ja, Partys, Diskussionen. Genau, in diesem anderen Squad wurde halt eher gewohnt. Wie waren die Tage ansonsten organisiert? Also was ist passiert und wer hat die Aktion vorbereitet? Also dadurch, dass halt, also gerade wenn du davon redest, wer die Aktion vorbereitet hat, das war halt irgendwie sehr viel auch unsere Eigenverantwortung, also auch die Leute, die halt dorthin gekommen sind für die Anti-Frontex-Tage, weil halt einfach die Leute, die das organisiert haben, einfach nicht viele Leute waren. Also es war echt eine Handvoll von Leuten, die sich halt um dieses Thema bemühen in Polen, also sogar in ganz Polen, das wurde uns dann halt auch gesagt und deswegen mussten wir halt irgendwie ziemlich viel halt auch selber dann auf die Beine stellen. Aber generell gab es halt so diesen groben Ablauf, dass halt am, also die meisten Leute sind Dienstag, Mittwochmorgen angereist irgendwie. Und dann gab es halt am Mittwoch so eine kleine Mini-Konferenz, in der 1-2 Leute, die halt Asyl in Polen beantragt haben, gesprochen haben, so über ihre Erfahrungen und teilweise auch, wie das mit der Rechtslage ist für Flüchtlinge oder Asylsuchende in Polen. Und genau, und dann gab es noch 1-2 Diskussionen über so generell Perspektiven von Migrationspolitik in Polen. Aber genau, dadurch, dass das sogar halt dort in der linken Szene alles noch sehr im Kommen ist, war es halt noch nicht so fruchtbar quasi. Ja. Aber genau, aber dafür war halt die Demonstration am Donnerstag umso schöner. Es waren halt auch nicht viele Leute, aber ich glaube, so für die Verhältnisse waren es eigentlich schon, war es ganz gut. Also wir waren so um die 200 Leute und es gab auch eine kleine Samba-Gruppe. Eine der schönsten Aktionen, fand ich persönlich, war halt irgendwie auch dieses Flyer-Verteilen, weil diese Flyer unglaublich schnell weggegangen sind. Die Leute haben das total gerne genommen, teilweise einem sogar hinterhergelaufen, meinten so, ah, ich habe noch keinen irgendwie und wollten halt einfach wissen, was das ist und haben sich schon dafür so interessiert, was da quasi passiert. Und ich glaube, das ist halt auch generell ein Thema, was noch nicht sehr viel thematisiert wurde, auch in ganz Polen. Mhm, ja, in Polen ist ja wahrscheinlich auch das Thema Nationalismus und Antifa ziemlich groß und was wahrscheinlich in der linken Szene auch sehr viel Zeit und Energie kostet. Ich habe gehört, es gab auch zeitgleich eine Nazi-Demo, die ziemlich groß angekündigt wurde. Inwieweit seid ihr damit konfrontiert worden? Also ich meine, auf dem Weg zu unserer Demonstration quasi sind uns schon einige Nazis über den Weg gelaufen, aber es war quasi okay. Und ja, und es gab auch im Vorfeld viel Diskussionen und viel auch Ängste, weil die am Ende sich mit 4000 Leuten angekündigt haben und alle so ein bisschen Angst hatten, dass wir halt einfach zu wenige Leute sind. Es sind sogar extra Leute im Squad geblieben, weil halt eine Angst bestand, dass die Leute halt auf diesem Squad, also dass die Nazis den Squad angreifen etc. Aber im Endeffekt war es so ein bisschen belustigend, weil genau, sie haben sich halt mit 4000 angekündigt und im Endeffekt kam halt raus, dass sie halt eine kleine Kundgebung mit 60 Leuten gemacht haben. Das heißt, die Anti-Frontex-Demo war wesentlich größer. Möchtest du dazu noch irgendwas Besonderes erzählen? Wie ist die verlaufen? Gab es da irgendwelche Höhepunkte oder was ist drumherum noch gelaufen? Also die Anti-Frontex-Demo ist halt so von unterschiedlichen Punkten losgelaufen oder zu unterschiedlichen Punkten hingelaufen. Sie hat zum Beispiel an der Polytechnischen Universität angefangen und da gab es halt so einen kleinen Redebeitrag zu Talos. Talos ist halt so eine, die machen halt viel so Überwachungstechnik, stellen die das halt und da wurde halt auch nochmal irgendwie darauf verwiesen, dass auch Universitäten auf so akademischen Level halt involviert sind in diese Frontex-Maschinerie quasi. Und genau, und dann wurden auch noch Zwischenstopps bei der Europakommission gemacht und da gab es dann halt auch die Aktion von seiner Art Die-In irgendwie. Also es haben halt Leute sich auf die Straße gelegt und sich mit weißen Tüchern bedeckt, um halt quasi die ganzen gestorbenen Menschen an den Grenzen Europas zu symbolisieren. Und genau, und in diesem Zuge gab es halt dann auch so Schweigeminuten. Mhm. Es wurde ja auch aufgerufen, zu den Tagen nicht nur in Warschau was zu machen, weil ja auch nicht alle nach Warschau kommen können, sondern in anderen Städten. Da habe ich, glaube ich, im Internet auch in London eine ähnliche Aktion gesehen. Da gibt es ein paar Bilder im Internet auch zu so einem Die-In. Hattet ihr sonst noch das Gefühl, auch von anderen Städten irgendwie unterstützt zu werden? Also ich meine, auf der Demonstration selber wurde leider nicht irgendwie direkt kommuniziert, da es gab dort und dort und dort Aktionen. Aber im Nachhinein haben wir halt mitgekriegt, dass halt in Marokko eine kleine Demonstration gab und auch in Berlin gab es so eine kleine Kreuzungsblockade in Solidarität mit diesen Anti-Frontex-Tagen. Mhm. Was würdest du sagen, wie die Anti-Frontex-Tage jetzt nachwirken in Warschau, also auf die Szene, die Bewegung und auch das Thema Migration? Also ich kann nur hoffen, dass sich das irgendwie positiv auswirkt irgendwie. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute selber dort, glaube ich, auch für sich viel mitgenommen haben. Aber ich glaube, was halt einfach wichtig ist oder wichtig sein wird, ist halt, dass eine größere Vernetzung auch stattfindet. Also gerade halt, weil zum Beispiel in Polen halt einfach dieser krasse Fokus auf dieses Antifa-Thema sind halt andere Themen wie halt das Thema Migration, Flüchtlinge etc. So ein bisschen marginalisiert. Und ich glaube, da brauchen, also zum Beispiel auch für kommende Anti-Frontex-Tage wäre es, glaube ich, ganz schön, wenn da eine größere Vernetzung stattfindet, die halt auch so sich auf organisatorischer Basis einfach abspielt. Ja. Das waren ja inzwischen auch schon die 5. oder 6., ich weiß es nicht genau, Anti-Frontex-Tage. Hast du die vorherigen auch ein bisschen mitbekommen und kannst du eine Entwicklung vorstellen oder was waren dort so die Aktionsformen? Also meistens war es halt ganz ähnlich aufgebaut wie diese. Es gab halt immer so eine Aktion, auf die Fokus gesetzt wurde. Also ich kann mich erinnern, dass in einem Jahr gab es mal eine Aktion, da sind Leute auf ein Dach gegangen, was gegenüber von dem Anti-Frontex-Gebäude war und haben halt in großen weißer Schrift aufs Dach geschrieben Frontex Kills, sodass dieser Manager, der halt in diesem Headquarter von Frontex saß, das halt wirklich sehen musste. Das war eine Aktion und dann gab es halt auch einmal, in Polen generell gab es die lange Nacht der Wissenschaften oder nee, die lange Nacht der Museen. Und genau, und in diesem Zuge haben sie ein Haus besetzt und haben halt eine Ausstellung zu Flüchtlingen, die halt irgendwie an den Grenzen Europas gestorben sind, gemacht. Und das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert, weil das, also auch so ganz normale Leute das so wahrgenommen haben, wie als ob das zu dieser langen Nacht der Museen gehört. Inwieweit waren Geflüchtete oder Migrantinnen selbst an den Anti-Frontex-Tagen beteiligt? Also es waren einige Migrantinnen aus Berlin da. allerdings tatsächlich von vor Ort, muss ich sagen, also die Personen, die sich aktiv beteiligt haben, auch an der Organisation, an der Demonstration etc., es war tatsächlich leider nur eine Person, also es waren auch keine Gruppen da und auch keine, also sowas wie wir das kennen, war eigentlich gar nicht da. Also es gab in dem Haus selber, haben halt unglaublich viele Migranten, also in diesem Sirena unglaublich viele Migranten gewohnt, also viele halt aus Tschetschenien oder Moldawien teilweise. Aber die haben sich halt aktiv an diesen Anti-Frontex-Tagen halt nicht so, also eigentlich gar nicht beteiligt irgendwie. Und ich glaube, das ist halt auch einfach auch so ein Problem, gerade noch, wo die Leute halt auch in Warschau noch dran arbeiten, dass halt eben diese Vernetzung noch überhaupt gar nicht so wirklich da ist. Und genau, also ich kann mir das halt auch nur so erklären, dass halt einfach aufgrund dessen, weil sie halt auch so unglaublich wenig Leute sind, die dieses Thema halt so ein bisschen vorantreiben, noch gar nicht die Kapazitäten da sind, irgendwie unglaublich viel Vernetzung zu betreiben, weil halt so diese Basisstrukturen erstmal aufgebaut werden müssen. Du denkst also, eine konkrete Unterstützung, zum Beispiel auch aus Berlin, könnte sinnvoll sein, um in Warschau und Polen generell das Thema ein bisschen weiter voranzubringen. Gibt es da schon konkrete Ansätze? Wie sieht die Vernetzung aus? Also jetzt abschließend nach den Anti-Frontex-Tagen wurde halt auch nochmal versucht, so einen kleiner Mail-Verteiler zu machen, um halt Informationen auszutauschen, auch über Treffen oder etc. Beziehungsweise auch die Internetseite von den Leuten, dieses migratia.noblogs.org. Genau, da gibt es halt auch schon viele Gruppen, die halt auch Sachen hochgeladen haben und die halt einfach so eine Vernetzung weiter befördern genau, halt die Leute einfach so konkret unterstützen mit Input und halt auch mit, also ganz strukturellen Sachen quasi. Okay, also schaut auch mal auf migratia.noblogs.org. Danke, Anne, und bis zum nächsten Mal. Wir haben im Mai die anarchistische Buchmesse in Prag besucht und dort erfahren, dass kurz zuvor die Bullen bei vielen linken und anarchistischen Aktivistinnen in der Tschechei und insbesondere in Prag eingerockt sind. Ein Mitglied der Initiative Nein zu Rassismus erzählte uns dann einiges zu den Hintergründen, den Geschehnissen und dem Umgang der betroffenen Szene mit den Folgen der Repressionswelle. Mit uns ist hier eine Aktivistin der Initiative Nein zu Rassismus aus Prag. Wir möchten mit ihr über die Repression gegen die linke Szene am 28. April reden. Vielleicht kannst du uns zu Beginn etwas über die Organisation erzählen, in der du aktiv bist. So, hello. As my comrade already mentioned, I'm a member of Initiate. Ja, hallo. Wie du schon gesagt hast, bin ich ein Mitglied der Initiative Nein zu Rassismus. Und wir sind Teil der tschechischen linken Szene und zu vielen Themen aktiv. Hauptsächlich organisieren wir Unterstützungsaktionen gegen Rassismus und für Rechte von Geflüchteten. Zuletzt haben wir eine Demo gegen TTIP organisiert und eine Soli-Veranstaltung für Geflüchtete und wir bringen Broschüren zu verschiedenen Themen heraus. Außerdem haben wir einige Infoveranstaltungen und Vorträge organisiert. Was passierte denn dann am 28.? Also am Morgen des 28. kamen zwei Polizisten in unsere Wohnung. Es war genau genommen um 5.30 Uhr und meine Mitbewohnenden weckten mich auf, um mir zu sagen, dass Geheimpolizisten mit uns reden wollen. Die Polizei nahm einen meiner Mitbewohnenden mit und wir erhielten nur ein Stück Papier, auf dem stand, dass einige Leute einen Terroranschlag planen würden und er würde als Zeuge mitkommen müssen. Das war eine sehr verwirrende und erschreckende Situation für uns. Wir hatten ein bisschen Angst und wussten nicht, was mit unserem Freund passieren würde. Nach ein paar Stunden dann lasen wir einige erste Medienberichte darüber und es schien, als wäre das Ganze eine riesige Aktion gegen die linke Szene. Wir hörten, dass die Operation Phoenix hieß. Wir erfuhren, dass viele Leute verhaftet wurden oder als Zeuginnen mitkommen mussten, für irgendwelche Straftaten, die wir nicht kannten. Nach einigen Tagen gab es neue Informationen, und zwar, dass nur 3 Leute verhaftet seien und die anderen angeklagt, aber derzeit frei seien. Wir haben noch einige Medienberichte dazu. In wie vielen Wohnungen wurden am 28. Razzien durchgeführt? Und waren es nur Privatwohnungen oder auch Zentren und Infoshops? As far as we know, the police on the 28th they entered several. Soweit ich weiß, kam die Polizei am 28. in mehrere Privatwohnungen, aber wir wissen nicht genau in wie viele. Und sie kamen zum sozialen Zentrum Ateneo, das in Most in Nordböhmen liegt. Und sie nahmen viele Dinge mit, zum Beispiel unsere Server. Außerdem haben sie einige Computer und Handys mitgenommen. Wir haben immer noch nicht viele Informationen über diesen Fall. Alles, was wir wissen, haben wir aus den Medien. Und nun sind immer noch 3 Leute verhaftet und angeklagt, einen Terroranschlag auf einen Zug geplant zu haben. Und die anderen Leute sind angeklagt, nicht gemeldet zu haben, dass ihre Freundinnen einen Anschlag planen würden. Vermutlich werfen sie den Leuten vor, eine kriminelle Organisation zu sein. Was sagt die Polizei denn dazu? Okay, the police and the media are talking about a network or revolutionary units. Die Polizei und auch die Medien reden über ein Netzwerk revolutionärer Einheiten. Ich und meine Freunde und viele andere Menschen aus der linken Szene sind nicht von der Existenz einer solchen Gruppierung überzeugt. Im Laufe der letzten Monate haben wir einige Mitteilungen so einer Gruppe erhalten. Dort wurde von Anschlägen auf Polizeiautos und Ähnliches geschrieben. Aber auf uns wirken diese ganzen Texte ziemlich abgedreht. Wir dachten, das sei eine Provokation der Polizei. Aber sicher sind wir uns nicht. Jetzt erzählt die Polizei uns bzw. den Medien, dass sie Mitglieder des Netzwerks revolutionärer Zellen gefasst hat. Weißt du, ob an einem bestimmten Datum Gerichtsverfahren beginnen? No, we still don't have any dates, any information. I think the Nein, wir haben immer noch keine Termine, keine Informationen. Ich denke, die Operation dauert an und wir versuchen, auf eine weitere Repressionswelle vorbereitet zu sein. Wir haben Informationen darüber, dass der Polizei ein ziemlich großes Budget zur Verfügung steht, um mit linken Extremistinnen, wie sie uns nennen, fertig zu werden. Und wir denken, dass das erst die erste Operation nur die erste Repressionswelle war. First Operation Phoenix, this is just the first wave of repression. Was denkst du, warum es jetzt zu dieser Repression kommt? Gibt es einen besonderen Grund? I think that right now during this time we got quite a lot of public support. Ich denke, dass wir gerade in letzter Zeit sehr viel öffentliche Unterstützung bekommen haben. Das hängt mit verschiedenen Aktivitäten der linken Szene zusammen. Viele Gruppen kooperieren bei einem Projekt von Klinika. Das ist ein soziales Zentrum in Prag. Es liegt in einem früheren Gebäude eines Krankenhauses, das seit einigen Jahren leer stand und in einem sehr schlechten Zustand war. Wir versuchten, Klinika im Dezember letzten Jahres zu besetzen. Wir sind geräumt worden, aber haben dann eine große Demo gemacht und seitdem haben wir viel öffentliche Unterstützung. Wir haben den Ort wieder eröffnet. So denke ich, dass unsere Bewegung gerade ziemlich stark ist. Well, I think that our movement is quite strong and it has public support, as I mentioned before. Was ist so besonders an Klinika und daran, wie es funktioniert? Warum ist das Projekt so beliebt? As I mentioned before, Klinika is a new social center in Prague. Klinika ist ein neues soziales Zentrum in Prag. Ich würde sagen, dieser Ort ist so besonders, weil er offen ist. Viele Leute aus der Nachbarschaft sind in Klinika-Aktivitäten involviert. Wir wurden auch von KünstlerInnen und Unidozentinnen unterstützt. Wir haben hier eine öffentliche Uni aufgemacht. Auch einige Dozentinnen der Charles-Universität haben hier ihre Vorlesungen gehalten. Es ist für viele Aktivitäten offen. Es ist also nicht wie ein verschlossener, anarchischer Ort. Ich denke, das ist der Grund dafür, warum wir nun von der Polizei ins Visier genommen werden. So I think this is why we are targeted for the police right now in this time. Um zur Repression zurückzukommen, was war die Reaktion der Bewegung? Also zunächst gab es Verwirrung. Aber jetzt versuchen wir, mehr Informationen zu bekommen und etwas Geld zu sammeln. Denn wir denken, dass es ein Vermögen kosten wird, gute Anwältinnen für die Leute zu bezahlen. Es gibt auch einige Spontan-Demos. Und wir haben eine Stellungnahme abgegeben, die sagt, dass wir keine Terroristinnen sind und wir andere Aktionen planen. Gerade gibt es viele Diskussionen darüber, was zu tun ist, was nicht zu tun ist, wie wir uns auf eine neue Repressionswelle vorbereiten können. Beim Vorgespräch für das Interview hast du auffällige Ähnlichkeiten zwischen dieser Art von Repression jetzt und der während der Zeiten des Staatskommunismus in der Tschechoslowakei erwähnt. Kannst du dazu etwas sagen? Yeah, of course I can, because police are constantly spying on us. And it's pretty annoying, because many people are not involved. Na klar, denn die Polizei spioniert uns kontinuierlich aus. Es ist wirklich nervig, wenn sie uns dauernd bei unseren Demos und anderen Aktionen überwachen. Und während dieser Repressionswelle sogar bei unserer Arbeit. Sie nutzen solche Methoden, wie bei deiner Arbeit oder deinen Eltern anzurufen. Oder sie benutzen einfach deine persönlichen Daten. Das ist es. Sie können dich wirklich zu Hause beobachten. Aber sie observieren Leute, die aktuell gar nicht verdächtigt werden, eine Straftat zu begehen. Dies ist eine Art präventive Aktion. Du bist nicht beschuldigt, aber sie wollen verhindern, dass du Aktionen machst. Sie wollen, dass du Angst hast und es vermeidest, Demos zu machen oder politische Ideen zu veröffentlichen. Sie wollen, dass du deine Ideen aufgibst, Angst hast und dich wie ein Normalbürger verhältst. Dies ist die Parallele, denn es ist präventive Überwachung von Leuten mit anderen Ideen als den Mainstream-Ideen. Überwachung von Leuten mit anderen Lebenseinstellungen, anderen Einstellungen gegenüber dem Staat und der Gesellschaft. Different ideas than are the mainstream ideas, spying on people with different attitudes to life, to the state, to the society. That's the similarity. Just. Gibt es eine Website oder so zu diesem Fall? Bereitet ihr etwas vor oder wo können Leute Infos herbekommen? Actually, we are preparing a blog about this case. Ja, wir bereiten gerade einen Blog zu diesem Fall vor und haben als Initiative Nein zu Rassismus unsere Webseite. Aber gerade befindet sich diese im Wiederaufbau, weil ja unsere Server weggenommen wurden. Im Moment können wir also nicht unsere bisherige Website nutzen, aber wir arbeiten an einer neuen. Gibt es noch etwas, das du diesem Interview hinzufügen möchtest? Ja, ich möchte hinzufügen, dass wir keine Angst haben, weil wir an unsere Aktionen glauben. Wir glauben an unsere politische Arbeit. Und sie können uns überall überwachen, aber wir werden weitermachen. Ja, vielen Dank und viel Kraft für eure zukünftige Arbeit. Thank you. Wir werden versuchen, euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Dass es in den Berliner Randgebieten ein Nazi-Problem gibt, scheint ja auch in der Mitte der Stadt angekommen zu sein. Um dagegen was zu tun, hat die Northeast Antifa kurz näher eine Kampagne angestoßen, die sich vor allem den Faschistinnen in Buch widmet. Wir hatten kurzfristig die Gelegenheit, ein Interview mit zwei Aktivistinnen zu machen. Leider hat es dann nicht mehr in den Podcast gepasst. Wir versprechen euch aber eine Veröffentlichung in den nächsten Tagen. Und was es sonst noch so an Neuestem vom Neuen gab, hört ihr nun in unserem Newsflash. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Willkommen zum Newsflash im Mai, die ehrlichsten Schlagzeilen des Monats. Heckler und Koch enttäuscht über Unzuverlässigkeit des militärischen Abschirmdienstes. Nachdem eine gemeinsame Abhöraktion zwischen dem Rüstungskonzern Heckler und Koch und dem Verteidigungsministerium ins Wasser fiel, äußerte ein Sprecher des Konzerns herbe Enttäuschung. Geplant war, kritische Journalisten zu bespitzeln, mit Hilfe des militärischen Abschirmdienstes, oder kurz MAD. Der Sprecher von Heckler und Koch gab zu Protokoll: Da hat die Bundesregierung noch viel zu lernen. Jede BWL-Erstsemesterin weiß da besser Bescheid, wie Customer Relations auszusehen haben. Es kann doch nicht sein, dass deine Leistung angepriesen und verkauft wird und plötzlich kommt der Deal dann nicht zustande. Wir müssen uns da wohl zukünftig nach einem anderen Anbieter umschauen. Kanzlerin ruft junge Migrantinnen zur Teilnahme an Demonstrationen in Hellersdorf auf. Beim Besuch einer Berliner Schule schlug Bundeskanzlerin Angela Merkel den SchülerInnen mit Migrationshintergrund vor, geschlossen nach Hellersdorf zu fahren, um dort mal die so richtig deutschen Deutschen kennenzulernen. Der politisch geförderte urbane Verdrängungsprozess mache solche Begegnungen früher oder später ohnehin unausweichlich. Etwas Initiative sollten die Jugendlichen da schon zeigen. Neues Marketingkonzept zur Einführung der Vorratsdatenspeicherung. Unter dem Leitspruch "Terror ist so 2014, einfach mal ehrlich sein", legte der Deutsche Multimediaverband in Kooperation mit der GEMA dem Bundestag eine neue Kommunikationsstrategie vor, welche die Einführung der Vorratsdatenspeicherung erleichtern soll. Statistische Untersuchungen hätten ergeben, dass die Terrorbekämpfung als vorgeschobene Begründung mittlerweile nicht nur überflüssig sei, sondern auch an den Lebensrealitäten der deutschen Bürgerinnen vorbeigehe. Sinnvoll sei es daher, offen, ehrlich und transparent zu verkünden, dass das Gesetz in erster Linie zur Durchsetzung des Schutzes des geistigen Eigentums diene. Unerwarteter Rechtspopulismus bei der AfD. Überraschende Erkenntnisse bei der Anti-Euro-Partei. Wie der umstrittene Chefvorsteher Luke nun feststellen musste, scheint es doch rechtspopulistische oder gar rechtsextreme Tendenzen in der neuen Partei zu geben. Nach Jahren der in zahlreichen Talkshows kundgetanen Unkenntnis darüber, gründete der potenzielle Kandidat auf die alleinige Spitze einen Verein, der klare Positionen gegen den Rechtspopulismus beziehen soll. Beide Mitglieder des Vereins fordern nun den Austritt der anderen 99% der Mitglieder. Staat schafft Anreize für SchülerInnen, sich besser auf die PISA-Studie vorzubereiten. Mit einer Erhöhung des Bußgeldes für das Fahren ohne Fahrschein von 40 auf 60 Euro startet der Bund eine Offensive, um SchülerInnen nahezulegen, sich besser mit den Tarifbestimmungen und Fahrkartenautomaten in der BRD auseinanderzusetzen. Denn gerade das wird auch in der PISA-Studie abgefragt. Und erklärtes Ziel sei es, bei der nächsten Runde aufzusteigen. Da allerdings kein Geld dafür vorhanden sei, das Bildungssystem besser auf die PISA-Studie anzupassen, sei der Weg über die Fahrkartenkontrolle der beste, so ein Regierungssprecher. Langfristig soll nicht nur der öffentliche Personennahverkehr privatisiert werden, sondern auch der Leistungsdruck, der von PISA ausgeht. Liebes Tagebuch. Liebes Tagebuch. Eigentlich sollte ich schon im Bundestag sein, aber geht nicht. Es ist wieder Streik. Ich hab so die Schnauze voll. Sorry, liebes Tagebuch, aber bei dem Thema werde ich echt wütend. Diese Lokführer, ich verstehe das nicht. Wie kann man denn in Verhandlungen treten und dann streiken? Wie kommt das denn beim Verhandlungspartner an? Wo ist denn da die Grundlage für einen Kompromiss? Und überhaupt, ich meine, warum streiken die Lokführer eigentlich? Sollten die Gewerkschaften nicht die Arbeiterinnen vertreten? Dann können sich diese nicht auch gleichzeitig in die Verhandlungen einmischen. Das wäre ja so, wie wenn die Wähler meines Bezirks, die mich gewählt haben, bei den Abstimmungen plötzlich all jene Abgeordneten bedrohen oder behindern, die eine andere Meinung haben als ich. Nee, die sollen zu Hause bleiben. Dafür haben sie doch mich. Und was die da anrichten? Total unverantwortlich. Das ganze Land leidet doch unter dem Streik. Wir stecken noch immer mitten in der Wirtschaftskrise und währenddessen geht der entstandene Schaden in die Millionen. Das geht doch nicht, dass man mit seinem Streik einen wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Dann sind doch auch alle gegen einen. Und wir anderen können ja auch nichts für. Ich meine, die armen ArbeitgeberInnen. Erst müssen sie Mindestlohn zahlen und dann kommen die Angestellten gar nicht zur Arbeit. Da will natürlich keiner mehr investieren. Zu guter Letzt ist es natürlich auch so, dass so ein Streik auch Rechte verletzt. Ganz konkrete Rechte. Zum Beispiel von mir. Die Deutsche Bahn AG ist doch ein Staatsunternehmen. Es gehört der Allgemeinheit. Und jetzt kommt da in Zeiten des brummenden Fernbusmarktes ein Lokführerstreik daher, der natürlich die Gewinne in den Keller purzeln lässt. Das ist ein hundsgemeiner Angriff auf unser gemeinsames Recht auf Eigentum. Und da komme mir niemand damit, dass sein Gebrauch dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. Das Bahneinkommen kommt doch allen von uns zugute. Also jedenfalls uns, die eine Bahncard 100 vom Bundestag gestellt bekommen. Nach dem Hashtag HDGDL und weiteren Solidaritätsbekundungen für die streikenden Bahnangestellten, Moment mal, was ich hier schon wieder vorlesen soll. Meine lieben Kollegen, ich bin eine über 35-jährige paranoide Autonome und ich kann mit diesen neumodischen Handykrankheiten oder was dieses Hashtag sein soll, echt nichts anfangen. Toll, jetzt muss ich erstmal rausfinden, was das ist. Irgendwie muss es hier ja weitergehen. Moment. Hashtag. Bei Wikipedia Neutrum, zusammengesetzt aus Englisch Hash für das Schriftzeichen Doppelkreuz und Englisch Tag für Markierung, bezeichnet ein Wort oder eine Zeichenkette mit vorangestelltem Doppelkreuz. Die so ausgezeichnete Zeichenkette fungiert als Meta-Tag und Meta-Kommentierung. Diese Form der Verschlagwortung erfolgt innerhalb des Fließtextes. Soziale Netzwerke wie Pinterest, Facebook und Mikroblogging-Dienste wie Twitter nutzen diese Angaben, um die Suche innerhalb ihres Netzwerks nach so verschlagworteten Begriffen zu erleichtern. Aha, das hört sich ja unglaublich spannend an. So, jetzt muss ich noch wieder zurückkommen. Hallo. Gut, also nochmal. Nach dem Hashtag HDGDL, jetzt verstehe ich auch den Witz dabei, wie süß, und weiteren Solidaritätsbekundungen für die streikenden Bahnangestellten, aber eben auch viel Unverständnis und Ablehnung gegen Streikende in der deutschen Gesellschaft, lohnt es sich ja mal in der Geschichte zu schauen, wie das früher so lief mit Streiks und Arbeitskampf. Und da wir ja auch auf den Mai zurückblicken, begeben wir uns diesmal in unserer bewegenden Geschichte in die Mitte des 19. Jahrhunderts, um auf die Ursprünge des 1. Mai als internationaler Tag der ArbeiterInnen zu blicken. Die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts in den USA. Nach Ende des Bürgerkriegs zwischen Nord- und Südstaaten wird die Forderung nach der Begrenzung der Lohnarbeit auf einen 8-Stunden-Tag lautstark durch Anarchistinnen und Sozialistinnen artikuliert. Dabei ist zu dieser Zeit der 8-Stunden-Tag schon in einigen Bundesstaaten der USA Gesetz. Nur wurde er in der Praxis nicht umgesetzt. ArbeitgeberInnen ignorieren die Vorgabe und die arbeitenden Klassen werden weiterhin unter widrigsten Bedingungen ausgebeutet. 12-stündige Arbeitstage und Kinderarbeit sind trotz hoher Arbeitslosigkeit Normalität. 20 Jahre später, im Jahr 1884, beschließen die nordamerikanischen Gewerkschaften auf dem All Unions Day eine landesweite Kampagne zur effektiven Durchsetzung des 8-Stunden-Tags. Geschehen soll dies durch massive Streiks im Vorfeld sowie einem landesweiten Generalstreik am 1. Mai 1886. Besonders in Chicago werden Anarchistinnen, von denen viele aus Europa emigriert sind, zur treibenden Kraft dieser Bewegung. Sie agitieren, vertreiben Zeitungen und schließen in ihren Forderungen die Kritik am kapitalistischen nationalstaatlichen System mit ein. Als es soweit ist, treten am 1. Mai 1886 über 350.000 ArbeiterInnen in den Generalstreik. Allein in Chicago sind es 40.000. The year was 1886 and Spies stood up to say, each of you has got a right to an 8-hour working day. And Chicago cops, they took their guns and fired away. Staat und Kapital bedienen sich verschiedener Repressionsmechanismen. Polizei, StreikbrecherInnen und sogar angeheuerte SöldnerInnen werden eingesetzt. In Chicago eskaliert auf einer Versammlung von HolzarbeiterInnen nahe der McCormick-Fabrik eine Auseinandersetzung zwischen Streikenden und StreikbrecherInnen. Durch PolizistInnen sterben 4 ArbeiterInnen, viele weitere werden verletzt. In Reaktion darauf versammeln sich einen Tag später mehr als 2000 ArbeiterInnen am Chicagoer Haymarket. Als sich am Abend die Veranstaltung beginnt aufzulösen, greift ein Polizeitrupp von ca. 200 Cops die verbleibenden 300 Personen an. Plötzlich detoniert eine Bombe in den Reihen der Polizei. Ein Beamter stirbt sofort. Weitere werden in den Tagen darauf ihren Verletzungen erliegen. Unmittelbar eröffnen Polizistinnen das Feuer und schießen in die Masse aus fliehenden Menschen. Im Kugelhagel werden auch 6 Polizistinnen durch ihre Kollegen getötet. Unter den Streikenden sterben 8 Personen, um die 40 werden schwer verletzt. Bis heute konnte nicht eindeutig geklärt werden, ob die Bombe durch Provokateure gezündet wurde. Wen die Regierung verantwortlich machen will, ist natürlich klar. Die schon am folgenden Tag einsetzende Repressionswelle wird durch Hetzkampagnen in den Zeitungen gestützt. Rechtswidrige Hausdurchsuchungen und Festnahmen folgen. Auch von der Polizei angelegte Waffenlager werden als vermeintliche Beweise für einen anarchistischen Terrorismus angeführt. Schließlich werden 8 bekannte Anarchistinnen verhaftet und angeklagt. Wobei sofort eindeutig klar ist, dass keine der Personen die Bombe hätte detonieren lassen können. Die angeklagten Anarchistinnen umfassen Albert Parsons, August Spieß, Adolf Fischer, Louis Ling, Oskar Nieb, Michael Schwab und Samuel Fielden. Der zuständige Richter erklärt, dass sie sich als Agitatoren schuldig gemacht hätten, da sie durch ihre Aufrufe die eigentlichen TäterInnen inspiriert hätten. Es folgt ein Schauprozess mit gekauften und durch Folter erzwungenen Zeugenaussagen und voreingenommenen Geschworenen. Der Staatsanwalt verkündet: Das Gesetz klagt die Anarchie an. Diese Männer wurden anstelle von Tausenden vor Gericht gestellt, nicht etwa, weil sie Schuldiger sind, sondern weil sie deren Anführer waren. Gentlemen, statuiert ein Exempel an ihnen, hängt sie. Nur so retten wir unsere Institutionen, unsere Gesellschaftsordnung. Nach der Urteilsverkündung erklärt Louis Ling: Ich sterbe glücklich am Galgen, denn ich bin überzeugt, dass die Hunderte und die Tausende, mit denen ich gesprochen habe, sich meiner Worte erinnern werden. In dieser Hoffnung sage ich Ihnen, ich verachte Sie. Ich verachte Ihren Auftrag, Ihre Gesetze, Ihre Gewaltherrschaft. Hängen Sie mich dafür. August Spieß erklärt in seiner Rede der Anklage der Angeklagten unter anderem: Der Anarchismus bedeutet nicht Blutvergießen, bedeutet nicht Räuberei, Brandstiftung und so weiter. Diese Ungeheuerlichkeiten sind vielmehr charakteristische Züge des Kapitalismus. Anarchismus und Sozialismus bedeuten Friede und Ruhe für alle. Parsons, Spieß, Engel, Fischer und Ling werden zum Tode durch den Galgen verurteilt. Ling nimmt sich in der Gefangenschaft selbst das Leben. Nieb erhält eine 15-jährige Gefängnisstrafe, die übrigen 3 erhalten, zum Teil erst nach Gnade gesuchen, lebenslängliche Haftstrafen. Am 11. November 1887 erfolgt die Vollstreckung des Urteils. Die New Yorker Volkszeitung berichtet von der Hinrichtung: Für einen schnellen und leichten Tod, der sonst jedem Verbrecher peinlichst gesichert wird, hatte man diesmal nicht gesorgt. Die 4 Männer starben durch Erdrosselung, nach schwerem Todeskampf. Keinem war das Genick gebrochen und das Zucken der Gliedmaßen war schauerlich anzusehen. Den Worten von August Spieß zum Trotz setzte sich seither die Assoziation von Chaos und Gewalt mit dem Begriff der Anarchie durch. Erst 1893 wird die Haymarket-Affäre zum Justizmord erklärt. Die Haftstrafen für Schwab, Fielden und Nieb werden aufgehoben. An den Beerdigungen der 4 Ermordeten nehmen 25.000 Menschen teil. Weltweit kommt es zu Solidaritätsbekundungen. In Paris wird im Rahmen der 2. Internationale 1889, der 1. Mai, auch in Reaktion auf Chicago zum Internationalen Kampftag der Arbeiterinnen erklärt. Im Jahr darauf finden das erste Mal an diesem Tag weltweit Massendemonstrationen und Streiks statt. Auch im Deutschen Kaiserreich finden 1890 die ersten Mai-Spaziergänge statt, bei denen über 100.000 Menschen die Arbeit niederlegen. In der Weimarer Republik wurde 1919 der 1. Mai zum offiziellen Feiertag beschlossen. Allerdings nur für das Jahr 1919. Wenige Jahre später schon, 1924, sind Demonstrationen am 1. Mai verboten. Am sogenannten Blutmai 1929 sterben zahlreiche Menschen bei Auseinandersetzungen mit der Polizei. Unter dem NS-Regime wird dann 1933 der 1. Mai zum Feiertag der nationalen Arbeit. Am Tag darauf werden die Gewerkschaftshäuser im Zuge der nationalsozialistischen Gleichschaltung gestürmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestätigten die Alliierten den 1. Mai als gesetzlichen Feiertag. In der DDR verkommt der Tag in den Jahrzehnten darauf von einem Tag des Arbeitskampfes zu einem Festtag zur Glorifizierung der Arbeit. Es wird in offiziellen Pflichtveranstaltungen mehr Produktivität und Arbeitswillen bekundet. In der BRD wird der 1. Mai erst in den 1980er Jahren wieder zu einem Tag radikaler Kritik und Aktion. Besonders in Berlin kam es seit 1987 zu Riots und Kämpfen. Ja, und heute? Saufen in Kreuzberg und auf die Lokführer schimpfen. Naja, zumindest international ist der 1. Mai nach wie vor ein Tag der Mobilisierung des Arbeitskampfes. Da kann Mensch sich nach wie vor Jahr für Jahr auf schöne Bilder und Geschichten aus aller Welt freuen. Vergessen sollten wir aber auch nicht, dass auch im Jahr 2015 widrigste Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und massive Ausbeutung mit 16, wenn nicht mit mehr Arbeitsstunden pro Tag, in vielen Teilen der Erde bei ebenfalls hoher Arbeitslosigkeit nach wie vor gang und gäbe ist. Also auch fast 130 Jahre nach Haymarket läuft der Kapitalismus, wie er laufen soll. Bevor ihr nun zu einem Song der Berliner Band Robotron wippen könnt, möchte ich kurz ein Sätzchen zu unserer Musikauswahl sagen. Wegen unserer Veröffentlichungsbedingungen für den Libertären Podcast können wir nur GEMA-freie Mucke spielen. Allerdings sind wir in musikalischen Gefilden nicht besonders bewandert und haben nur wenige Kontakte zu DIY-produzierenden Musikerinnen. Wir möchten aber ungern einfach irgendwelche freie Musik spielen und denken, dass uns doch bestimmt auch Menschen lauschen, die zum Beispiel mit irgendeiner Band unterwegs sind. Wenn ihr Songs auf Lager habt, lasst sie uns doch einfach zukommen. Wir würden uns freuen, eure Musik präsentieren zu können und dabei vielleicht auch ein Sätzchen zu euch zu sagen. Und sagt auch euren musizierenden Freundinnen Bescheid. Und was ihr da im Hintergrund schon anklingen hört, ist der Song Mondlicht von Robotron. Die sind gelegentlich auch live zu erleben. Konzertankündigungen findet ihr zum Beispiel im Stressfaktor. Erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Natürlich haben wir auch diesen Monat keine Mühen gescheut, den deutschsprachigen Blätterwald daraufhin abzusuchen, ob sich die Anarchie unter Blättern oder Wurzeln versteckt hält. Allzu bedeckt gibt sie sich aber gar nicht, sodass wir schnell fündig geworden sind. Ob Hunde, Autos, Fahrräder oder Plakate, alle lieben die Anarchie. Besonders beliebt ist die Anarchie natürlich im Showbiz. So berichtet beispielsweise die Webseite Pure Stars, in einem Artikel über die Reality-Show Newtopia über den aussässigen Charakter der DarstellerInnen. Unter dem Titel Newtopia, Chaos, Anarchie, Candy und Co. gehen gegen Showmacher auf die Barrikaden. Geht es darum, wie bei der Show, deren Werbung die unbeeinflusste Entwicklung einer utopischen Gesellschaft verhieß, überraschend anti-autoritäre und antiparlamentarische Stimmungen zu finden sind. In der TV-Scheune Newtopia geht der Geist der Revoluzzer um. Eine neue Gesellschaft, gestaltet nach den eigenen Regeln, war den Pionieren versprochen worden. Nun herrscht Anarchie. Weiter heißt es, die Camper lehnen sich offen gegen die Produktionsfirma Talpa und das TV-Publikum auf. Mir sind die Zuschauer scheißegal, ätzte jetzt Candy, 44. Ich werde weder irgendwelche Sanktionen akzeptieren, noch werde ich rausgehen. Wer mich wählt, ist ein Idiot. Wenn den Leuten erstmal die Möglichkeit zur Selbstentfaltung gegeben wird, läuft in der bürgerlichen Ordnung schnell mal alles aus dem Ruder. Auch in der Musikbranche dreht sich alles nur um die Anarchie. Unter dem Titel Fahr in Urlaub voller Dynamit im Palladium berichtet der Kölner Stadtanzeiger über einen Auftritt des Ärztesängers im Konzertsaal Palladium. Herrscht bei einem Ärztekonzert eher clowneske Anarchie, lässt sich der Auftritt von Furth im Palladium ganz gut mit dem Bild eines Big Band Orchesters voller Dynamit beschreiben. Anarchie und Dynamit, da war doch was. Aber offensichtlich ist die Zeit der Propaganda der Tat vorbei und die Anarchie den Clowns vorbehalten. Die Salzburger Kulturzeitung Drehpunkt Kultur beschäftigt sich mit der Einführung neuer Ampeln in Wien, auf denen jetzt auch Pärchen zu sehen sind, mal desselben Geschlechts, mal verschiedener und jedes Mal mit einem Herzchen als Liebessymbol. Die Zeitung gibt sich in einem Kommentar entrüstet. Offenbar herrscht in Wien, zumindest was Fußgängerübergänge betrifft, die pure Anarchie. Ampelmännchen, Weibchen, Pärchen. Wie soll unser einer, gesetzesunkundig, nun wissen, was zu tun und zu lassen ist? Völlig ratlos gibt sich der Autor Reinhard Kriechbaum dann doch nicht. Vielleicht spontane gleichgeschlechtliche Gehgemeinschaften bilden, um beim Übersetzen der Straße der geforderten Norm zu entsprechen oder nicht einmal ignorieren? Das ist in Österreich eigentlich undenkbar. Schade eigentlich, dass der gute Mann das Potenzial der Anarchie auch in Österreich so sträflich unterschätzt. Denn wie weithin bekannt sein dürfte, ist der Verkehr der Hauptmotor der Anarchie. Denn dort herrscht am häufigsten Anarchie. So berichtet die Rhein-Neckar-Zeitung über ungesetzliches Parken in der Heidelberger Altstadt. An Sonn- und Feiertagen herrscht in der Altstadt Anarchie, wenn es ums Parken geht. Tatsächlich stellen gerade Kirchgänger gern ihre Autos auf den Uniplatz. Und Ortsfremde tun es ihnen dann nach, weil sie glauben, das sei erlaubt. Das ist es natürlich nicht. Allerdings halten sich ortskundige BürgerInnen und Zugereiste nicht lange mit derlei rechtsstaatlichen Erwägungen auf. Im Artikel heißt es weiter: Sonn- und Feiertags gibt es wirklich keine Kontrollen des Gemeindevollzugs oder des kommunalen Ordnungsdienstes, wie die Stadt selbst zugibt, aus dienstplantechnischen Gründen. Geübte Altstädter wissen das natürlich längst. Deswegen ist an jenen Tagen nicht nur der Uniplatz zugeparkt, sondern beispielsweise auch der Fischmarkt an der Heiliggeistkirche. Bleibt nur abzuwarten, ob die HeidelbergerInnen auch die anderen Tage nutzen, um die Anarchie voranzutreiben. Zumindest sind sie jedoch auf dem besten Weg dahin. Über aufmüpfige BürgerInnen berichtet auch die Berliner Morgenpost unter dem Titel Anarchie am Schlachtensee. In dem Artikel, wo es um ein Verbot von Hunden rund um zwei Berliner Seen geht, heißt es: Es ist der erste Tag, an dem das Hundeverbot rund um den Schlachtensee und die Krumme Lanke gilt. Zwei Sommer und ein Winter soll das Pilotprojekt laufen. Allerdings lassen sich die Kräfte der Repression nicht blicken. Die Zeitung schreibt weiter: Insofern herrscht an diesem ersten Tag die Anarchie. Viele der Befragten, die weiterhin mit ihren Hunden ihre Runden drehen, zucken angesichts der neuen Regelung nur mit den Schultern. Wir lassen uns mit unseren Hunden nicht ausgrenzen, sagt Regine Arem. Und erstaunlich viele Spaziergänger ohne Hund haben Verständnis dafür. Wir wiederum sind über das Erstaunen der Morgenpost erstaunt. Es ist schließlich nicht der erste Artikel im eigenen Blatt, der deutlich macht, wie verbreitet die Anarchie tatsächlich heute ist. Die Website bluewin.ch analysiert den Umgang der Bevölkerung mit ihren E-Mails und beschreibt die Situation auf einem Rechner folgendermaßen: In ihrer Mailbox herrscht pure Anarchie.

Und das war es auch diesmal schon für unseren Mai-Rückblick. Wenn ihr uns schreiben wollt, tut das an die gewohnte E-Mail-Adresse aradio-berlin@riser.net oder schaut auf unseren Blog aradio.blogspot.de. Bis zum nächsten Mal.